Träume, es ist nicht dort daheim, es ist, es wird sein Töchterlein, es wohnet auf grünen Zwei graue und eine weiße, und wer das Lied mal nicht sieht.